Ja, ich weiß. Aber Tim und Claudia, die sind doch total in Ordnung. Wir machen nicht nur Spaß, manchmal lernen wir sogar zusammen. Vor 2 Wochen hat mir Claudia zum Beispiel echt viel in Mathe geholfen. Aber sowas vergisst meine Mutter immer ganz schnell. Und dann sagt meine Mutter noch, ich telefoniere zu viel, die kann es nicht mehr bezahlen. Das ist natürlich auch der Fehler meiner Freunde. Das ist ja wirklich blöd. Hast du noch mal versucht, mit ihnen zu reden? Nein, das ist einfach nicht möglich. Wir streiten uns nur. Wir können gar nicht miteinander reden. Warte vielleicht noch ein paar Tage. Dann geht's vielleicht besser. Meinst du? Ja, bestimmt. Und was soll ich ihnen dann sagen? Claudia war doch die Schulbeste in Mathe. Und Tim hat letztes Jahr den Wettbewerb in Englisch gewonnen. Das wissen sie sicher nicht. Das erzählst du ihnen. Dann merken sie schon, dass deine Freunde nicht faul sind. Und nicht schlecht für dich. Okay. Vielleicht rede ich am Donnerstag mit ihnen. Da möchten wir alle zusammen ins Restaurant gehen. Denn Papa hat Geburtstag. Genau. Du, wir müssen gehen. Der Unterricht fängt ja gleich an.